Live. Plan B mit Klaus Fiel. Dir und euch einen wunderschönen guten Abend. Meine heutige Sendung trägt den Titel Kurz. We'll be right back. kurz. Eine kurze Begegnung. Nach einer Sendung zuletzt gerate ich spät nachts in eine Polizeikontrolle. Ich lasse das Fenster der Fahrerseite herunter. Der Beamte beugt sich seinerseits zu mir hinunter und sagt: Führerschein, Fahrzeugschein. Während ich suche, verfluche ich die Bierdose zwischen meinen Beinen. Eine Dose, diese Dose. Diese Dose nach der Sendung, Fahrerbier. Ich suche immer noch. Überlaut läuft im Wagen ein Lied von Hannes Wader, das ich zuvor bereits in der Sendung gespielt habe. Der Polizeibeamte fragt nach meinem Bier. Er hat es also gesehen. Jetzt kommt, überlaut, der nächste Wader-Song auf der CD. Er heißt Cocaine. Kokain also. Auch das noch. Dosenbier und Kokain. Der Beamte will meinen Ausweis. Zusätzlich. Dann kommt er mit dem berühmten Röhrchen, dem Kontrollgerät, und wünscht kurze Zeit später gute Fahrt. Alles okay also. Cocaine, singt Hannes Wader, als sei nichts geschehen. Ist es ja auch nicht. Eine kurze Begegnung, nicht mehr.

kurz. Ich liebe kurze Gedichte. Mein Lieblingswerk in der Hinsicht stammt von Arnfried Astel. Es geht so. Paarweise klatschen die Einarmigen zum Heldengedenktag. Kurz. Mein kürzester Einsatz währte nicht länger als ein Track des Franzosen Honra, den wir im Übrigen hier gerade mit zwei neuen Titeln aus seinem Album Chai Noi Series Part 2 gehört haben. Es muss im Winter gewesen sein, Minusgrade, Dezember, Ascheplatz, damals. Der Trainer schickte mich eine Minute vor Schluss aufs Feld. Ich bewegte mich wie gelähmt. Jemand lief mich über den Haufen, dann ertönte auch bereits der Schlusspfiff. Torschuss, Ballberührung, Fehlanzeige. Gräm dich nicht, sagte ein Mitspieler. In der kurzen Zeit, was konntest du da schon machen? Ja, sagte ich und hielt mir das Knie. Es war wirklich verdammt kurz. Why? acting like some kind of mulligan prevents him from asking the most important question, why? The how and the who is just scenery for the public. Keep them guessing like some kind of apology. That's the last one of the world. Today better medium for him to proceed. Career booklet 594. Ganz kurz ein paar Sätze zu Paul White. Er kommt aus London. Sein erstes Album datiert aus dem Jahr 2009. Mittlerweile gibt es vier Alben. Rapping with Paul White, so heißt sein jüngstes Werk. Seine Eltern hörten Prog-Rock, Rock, Jazz, Folk. Er mithin auch. Man spürt das innerhalb vieler seiner Tracks. In den 90er Jahren verschrieb Paul White sich dem Skaten. Durch entsprechende Videos kam er zum Hip-Hop. Ursprünglich gelernter Pianist, der sich kurzzeitig auch als Sänger versuchte und die Gitarre leidlich beherrschte, entdeckte er für sich Sampler und Keyboards. Heute arbeitet Paul White auch als Produzent sogenannter Jingles und sonstiger Soundaufträge für die BBC und Channel 4. Seine Tracks bestechen durch obskure und obskurste Sample. Samples, abrupte Breaks, eine gute Portion Chaos, dann wiederum straighte Hip-Hop-Beats. Und zum Ende eines fast jeden Tracks merkwürdige Stimmenschichtungen, Konversationen, dazu Hall- und Echo-Effekte. Ich kann mir nicht helfen. Dieser Mann, Paul White, hat Humor.

kurz, ganz kurz. Ich bin bereits mehrfach in der Vergangenheit auf die, übrigens auch mir, selber reichlich merkwürdig anmutende Idee verfallen, ältere Musik von Klaus Doldinger und seiner Band Passport mit der von zeitgenössischen sogenannten Beatmakern zu verbinden. So wie das auch gerade wieder geschehen ist, zunächst hörten wir den britischen Rapper Chest und dann Doldinger mit einem Track Blue Sky aus dem 1978er Album Ataraxia. Als ich heute nun im Laufe des Tages auf einen, übrigens Achtung, frei downloadbaren Mix stieß, den Paul White für das amerikanische Magazin The Fader angefertigt hat, staunte ich nicht schlecht. Innerhalb des 34 Tracks umfassenden Mixes stieß ich auf einen Titel von Klaus Doldinger, Get Yourself a Second Passport. Und direkt dahinter hat der verantwortliche DJ Paul White einen seiner eigenen Titel platziert. Inklusive, man kann das gleich hören, eines zarten Alan Parson Echos. Und das klingt dann so. We'll be right back. Dieser Track hier kommt aus dem Jahr 1974 und findet sich auf der damals veröffentlichten Platte Crosswinds von dem Schlagzeuger Billy Cobham, Heather. Der Titel taucht auch auf der eben erwähnten Mix-Compilation, wenn man so will, auf, die Paul White für das amerikanische Magazin The Fader angefertigt hat und die derzeit frei downloadbar im Netz verfügbar ist. Wer von euch Lust hat zu googeln, The Fader, Paul White, der wird treffen. Oder aber ihr besucht das Label, auf dem Paul White aktuell seine Platten veröffentlicht. One-Handed Music heißt es, ein Wort, One-Handed Music. Auch von dort wird man zu der Seite des Magazins The Fader weitergeleitet. Ganz kurz noch zwei, drei Sätze mehr zu Paul White. Er wurde schon früh zum glühenden Anhänger all dessen, was das amerikanische Label Stones Throw Records um Peanut Butter Wolf, den ich im Übrigen heute auch gespielt habe, und Egan Allopath seit vielen Jahren unermüdlich veröffentlicht. Obscura Soul, also Indie-Hip-Hop, Jazz-beeinflusste Instrumentalmusik. Aber eben auch Musik von A-Lo Black und Mayer Hawthorne. Mit dem neuen White-Album Rapping with Paul White schließt sich der Kreis insofern, als dass insbesondere Egan Allopath, der hier bei mir auch schon einmal zu Gast gewesen ist, bei der Auswahl der vertretenen Rapper wie etwa Guilty Simpson helfend zur Verfügung stand. Zuletzt absolvierte Paul White eine Session für den britischen Radio-DJ Giles Peterson, gemeinsam mit dem von der Insel Mauritius stammenden Beatmaker Mo Cullis, dessen wundervolle Musik auf seiner Drum-Talking-EP nachzuhören ist. Das entsprechende Label von Mo Cullis ist, wie auch im Fall von Paul White, das des Briten Alex Chase, One-Handed Music heißt es. Kurz, ganz kurz zum Schluss, gute Nacht und gute Gespräche im 1Live-Talk-Radio gleich mit Jürgen Domian. Alles Liebe, alles Gute, ciao.